die Fluren bereinigt, die Gegend planiert, eingeteilt in Planquadrate, die Flüsse begradigt, das Schussfeld liegt frei für die Supergranate. Wir haben kapiert, wie der Betrieb funktioniert. Reiht euch ein in die neue Front, in die Betriebe. Rollt den Laden von innen her auf, brecht das Getriebe. Nur ran und das sei gleich mal klargelegt. Da braucht sich keiner zu schämen. Wir schlagen nicht viel kaputt, denn wir wollen den Maschinenpark ja übernehmen. Wir haben kapiert, wie der Betrieb funktioniert. Reiht euch ein in die neue Front, in die Betriebe. Sabotiert die Befehle und brecht das Getriebe. Zerschmettern wollen wir unsere Feinde auch nicht, die Besitzer und Bürokraten. Wir werden jedem, der's wissen will, das Betriebsgeheimnis verraten. Wir haben kapiert, wie der Betrieb funktioniert. Reiht euch ein in die neue Front, in die Betriebe. Agitiert die Belegschaft und brecht das Getriebe. Und wenn die Belegschaft endlich begreift, wir wollen die Zerstörung zerstören, dann kommt der lange Marsch auch ans Ziel. Da wird allen alles gehören. Wir werden uns selber regieren. Wir haben kapiert, wie der Betrieb funktioniert. Reiht euch ein in die neue Front, in die Betriebe. Rollt den Laden von innen her auf, brecht das Getriebe.